Wir handeln zwischen der Delegation der Partei der Arbeit Koreas und den führenden Kadern der KP Kubas fanden am 23. Mai im Gebäude des ZK der KP Kubas statt. Daran nahmen von der koreanischen Seite die Angehörigen der Delegation der Partei der Arbeit Koreas unter Leitung von Kim Jong-chol, Mitglied des Politbüros und stellvertretendem Vorsitzenden der ZK der Partei der Arbeit Koreas, die zu Besuch in Kuba weilt, und der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der DVRK in Kuba, sowie von der kubanischen Seite Salvador Antonio Valdez Mesa, Mitglied des Politbüros der ZK der KP Kubas und stellvertretender Vorsitzender des Staatsrates der Republik Kuba und weitere bedeutende Funktionäre der Partei teil. Die beiden Seiten informierten einander über die Tätigkeiten ihrer Parteien und tauschten Meinungen über die Weiterentwicklung der Freundschafts- und Zusammenarbeitsbeziehungen zwischen beiden Parteien und Ländern sowie über die Fragen von gegenseitigen Interessen aus. Die Delegation der Partei der Arbeit Koreas wurde am gleichen Tag vom ZK der KP Kubas zu einem Essen eingeladen und legte auch am José Martí-Denkmal auf dem Revolutionsplatz in Havanna einen Blumenkranz nieder.